April, April, der macht, was er will. Auf Regen folgt meist Sonnenschein, mal krümelt Hagel sich darein. Und auf der toten Ruhestätte ergeben sich Gespräche, nette. Bevor ich fand ein Petteling, das ist so'n Geocaching-Ding. Derweil in unseres Parkes Floren tummeln sich Osterhasenohren, stürzen auf 1500 Eier sich Menschenkinder wie die Geier. Drum hört, ihr Hasen, lasst euch sagen, die letzte Stund hat euch geschlagen. In diesem potpourrialen Reigen fehlen nur noch kurz gestrichene Geigen. Gibt es viele Osterhasen oder nur den einen? Wird es eine Osterhäsin oder ein Osterhasi sein? Fragen über Fragen. Doch diese Fragen kläre ich alle für euch morgen vor Ort, sofern das Wetter mitspielt und ich gesund bleibe. Und damit zurück. Ah nee, ins Studio geht ja nicht. Da bin ich ja schon. Bis später. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 137. Die österliche Pietät besonders wertvoll. Vor Ostern kommt Ostersamstag und weil das Wetter schick war, zog es uns zur Dosensuche auf den Brungerst, um einige Fragen zu klären. Doch hört selbst. Quietscht wieder. Wie fein. Du hast die Schuhe auf. Da kannst du fallen. Ja, es ist Samstag, der 8.4.2023. Wir gehen heute mal durch den Ort, über den Friedhof, bis zu einem Geocache. Neulich haben wir den ja ausgelassen. Das war der Bonus zum Steinhauer Pfad und heute wollen wir den mal mitnehmen. Es ist viel los. Gestern war ja nichts. Gestern war Karfreitag. Da war ja quasi gar nichts. Wie es im Ort war, kann ich nicht sagen, aber heute drehen sie ja alle komplett frei. Denn nach einem Tag nicht einkaufen gehen können und vor zwei weiteren Feiertagen, da muss der Ort ja leer gekauft werden. Schau, am Pollerhof fällt der Schiefer ab. Unter dem Schiefer ist Spanplatte. Wenn die das also länger so lassen, dann wird sich das erledigen. Dann fällt wahrscheinlich die komplette Wand ab. Was ist denn das jetzt hier für eine Aktion? Mal hoffen, dass das bei uns nicht absackt jetzt. Seitlich. Was ich mal gucken wollte, ist wegen Anno. Das ist jetzt für die, die es nicht wissen, auch ein Geocache von mir. Das war der Totengräber mit seinem Auto, was er hier verwendet, um den Kirchhof zu pflegen. Haben die ganzen Säcke drauf. Der Abfall und was er hier sonst noch so zusammenkehrt, entleert und macht. Ja, mit Totenruhe auf einem Friedhof heutzutage ist ja auch nicht mehr viel bei dem Lärm. Aber so ist das nun mal. Wir sind auf Höhe des Mausoleums. Das ist schon alt. Und da ist auch der alte Teil des Friedhofs, wo es sehr viele besondere und kunstvolle alte Denkmäler, also an Tote, zu sehen gibt. Ja, wir haben hier Sachen von 1800 und früher. Königlicher Kammerherr Alexander Kurt, geboren 26. April 1770. Gestorben 7. Januar 1856. Also das sind hier sehr alte Grabmale zum Teil, die sehr kunstvoll verziert sind von Steinhauern, Steinmetzen hier aus der Gegend. Und insbesondere die Dächer muten auch ein wenig nach dem Kölner Dom an. Das heißt, man kann schon sehen, dass dort die Nähe zu Köln einen relativ starken Einfluss hatte. So, ich würde jetzt gerne mal hier diesen oberen Weg gehen. Nutzungsrecht ist abgelaufen. Ja, wir haben hier einige Grabsteine. Was mich jetzt hier ein bisschen fertig macht, ist, wenn der weg ist, dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann ist Anno eigentlich nicht mehr lösbar. Schwierig. Ich meine nämlich, der war hier im oberen Bereich. Vielleicht da unten, wo dieser komische Busch so komisch steht, weißt du, dieser aufgerissene da. Weil auf der Rückseite von den Dingern, da ist ja nur noch Wald. Weg, Entschuldigung. Und das war eigentlich so eine Hecke, ne? So eine Hecke, und in der Hecke war der fast eingewachsen. Ja, das hier ist der bittere Teil des Friedhofs. Das sind die ganzen Kindergräber. Muss das wissen. Ich frage den mal. Ganz einfach. Der muss es wissen. Moin. Ich hätte mal eine Frage. Wenn du nicht weißt, weiß es keiner. Da unten in der Kurve gab es irgendwann mal das Grab vom Senator Götze. Ist das weg oder ist das noch da? Unten war das nie. Ah. Oder ist das hier oben irgendwo? Nee. Ist auf jeden Fall noch da als Senator. Das ist da hinten. Vorne. Ah, okay. Da waren jetzt irgendwie die Richtung. Das macht sich sogar gerne, aber eine Zeit lang war das vergammelt. Ja, das war so, war ziemlich tief eingewachsen. Hier, genau. Auf abgeschnitten, Rhododendron, und dann hat glaube ich auf Lebenszeit hier das Grabrecht. Das hätte ich mir fast gedacht. Und das macht jetzt ein Gärtner. Sieht also in Ordnung aus. Dann müssen wir den Weg gehen seit langem. Den oberen? Dann hier den nächsten Splittweg. Und dann kommen sie da hinten rüber. Und dann kommen sie auf den Tälweg. Und dann sehen sie das links schon großes, riesen Stein drauf. Das ist der Senator Götze. Alles klar. Danke. Ich habe Leute erlebt, die waren 10 Jahre nicht mehr hier, suchen das Grab von der Mutter. Ja, das war ja. Nee, gut. Also das kriege ich noch hin. Ne? Aber. Nee, den. Ja. Also den Weg entlang, und dann kommt man hinten auf den Teerweg, und dann gucken sie nach links rüber, da sehen sie das große Grab schon. Ist jetzt auch freie Schnitten, ist so der Pinien-Deko-Mulch drauf, ein Stiefmötchen in der Mitte, liegt da so ein bisschen schräg am Berg. Hat es jahrelang Streit drum gegeben. Wer macht da denn Ordnung? Die Gemeinde hat natürlich kein Geld. Klar. Dann habe ich eine Zeit lang in Ordnung gehalten, und dann war das aber so zugewachsen, und dann haben wir die ganzen Rhododendren runtergeschnitten vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Vielleicht gibt es irgendwo noch einer, der, ja, ein Gönner. Da haben sie früher Grenze. Wurde dann alle Heiligen Kranz niedergelegt und dann in diesen Saustall rein. Ne? Mhm. War immer Streit, wer macht das und so und so. Und ist jetzt auf jeden Fall tipptopp. Das ist schön. Ja. Super. Verwandtschaft? Ne. Nee. Wir kennen uns noch von früher. Du hast früher mal so einen kleinen VW hinten tiefgelegt und Pickup, ne? So den Golf-Pickup, ne? Weiß ich. Caddy. Nee, deswegen, ja genau, den Caddy. Netz dran. Ist aber schon lange, richtig, lange ja, das ist verdammt lang her. Nee, aber wir kannten uns von früher mit Wolfgangs und, ach, wie sie alle hießen. Ja, ja. Ja. Ich bin ja Runderroter gebürtig hier. Ja, aber du hast ja aber immer viel gemacht, und warst noch mal bei Mutter irgendwann, hast du was im Garten gemacht. Ja, und genau, deswegen. Ewigkeiten hier am Friedhof, noch 2 Jahre, dann bin ich auch weg. Rente? Ja. Wow. Oh, ich bin gerne, wird für mich noch bitter. Wenn man so lange hier ist, der Chef im Ring und so. Er ist aber nicht eingespart, auch hier. Für ein paar Stunden mache ich hier die Körbe noch leer. Machen andere Kollegen nicht. Mhm. Aber ich habe dann so Pappen, mal Ostersamstag, die meinen, sie könnten hier mit dem Hänger rumfahren und rumsauen und rumsuhlen. Muss nicht sein. Nee. Mittlerweile wissen die aber, dass ich hier rumturne. Mhm. Ne? Ja, ich mache das gerne. Ob ich dann gar nichts mehr mache, glaube ich nicht. Da, irgendwas werde ich noch machen. Dann wird man gar nicht, ich habe viele Bekannten kaum in Rente krank. Ja. Hat viel, wenn die auf einmal dann zur Ruhe kommen. Man muss Hobbys haben. Und die muss man haben, bevor man in Rente geht. Ja, natürlich. Hier in der Kneipe. Ja, bringt aber nichts. Ja. Stirbt man früher. Wenn ich aber genug Bewegung hier in der frischen Luft habe, ist das schon. Ich mache Linde und Söhne und den. Mach, muss ich um alles bekümmern. Dann haben die Leute schon mal Probleme. Dann die Leichenhallentechnik, die LEDs, die ekelhafte Tonne, wo dann von den Leichen erzeugt, die muss alle 2 Wochen von der Halle oben in Container. Ne, also muss alles gepflegt sein, geschnitten sein, das ist ein Riesenrevier. Und im Herbst geht man hier unter Verlaub, alles alleine. Mhm. Das sind 100 Kubikmeter, die ich allein zusammenblase und auflade. Dann werden die direkt ruhiger. Im Laubbläser. Mit dem Laubbläser. Ich habe auch jetzt einen Sauger gekriegt. Aber das ist schon. Aber ist ja, auf jeden Fall Lärm. Da zum Thema Totenruhe. Das war ja früher mal anders. Ne? Aber, regen sich die Leute auf hier oben. Ja, er regt sich auf. Ja, gut, das geht im Herbst, geht das von morgens um 7:30 bis. Ja, darf man halt nicht neben dem Kirchhof wohnen. Ne? Wer glaubt, das wäre eine ruhige Lage, das merkt man erst, wenn man liegt. Ja, ne? Eher nicht. Ist dann aber nur, was soll ich, meine Leute? Wollt ihr alles mit dem Rasenmäher, seid ihr bescheuert? Wenn ihr mir, dann sage ich immer, macht einen Antrag beim Bürgermeister, dass ich im Herbst 5 Kollegen kriege, die mir kratzen helfen, dann brauche ich keinen Bläser mehr. Das ist das Thema schneller vom Tisch, als sie gerade auskommen können, weil sie kein Geld mehr haben. Ja. Im Winter werde ich hier abgezogen, seit 10 Jahren schon. Kein Geld. Früher habe ich die Wege ausgebessert mit Split. Jo, im Sommer über, das sind 7000 Quadratmeter Splitwege, da fange ich ja noch an mit der Schubkarre. Entweder mit den Jungs vom Wegebau mal richtig den ganzen Friedhof absplitten. Ne, früher durfte ich die Wege abspritzen mit Roundup, da habe ich schon seit 4 Jahren nicht mehr, haben sie verboten. So sieht das jetzt auch aus. Ich mähe mittlerweile auch die Wege. Ich hatte schon die Fechte hier. Gelbdorn Unkrautkretzer. Wie gesagt, wird kein Foto von mir existieren. Da, wo soll ich denn anfangen? An seinem Grab natürlich als erstes. Und dann in dieser Haltung den ganzen Tag. Nee, kannst vergessen. Hier, wird hier keiner erleben von euch. Ja, ich habe hier schon Knaller. Manchmal muss ich ruhig bleiben. Aber andererseits, wenn die einen Tiptop-Friedhof haben wollen, dann müssen sie irgendwas akzeptieren. Mehr Geld in der Hand nehmen. Aber ich finde das schon schade. In Engelskirchen meine Kollegen, die, wenn die irgendwas brauchen, die kriegen alles. Hier in Lindner muss ich betteln, ich brauche neue Gießkanne. Habe ich jetzt letztens gesagt, wem ich den Antrag schicken muss, Dr. Ludwig oder Gießkanne? Wir reden hier von 100 Euro. Ich muss mittlerweile betteln. Das hat aber früher, wie der Dr. Thibrokener hier war, der kam immer über den Friedhof. Wenn ich irgendwas hatte, dann bin ich einfach nach dem hingegangen. Ja, wo ist das Problem? Ja, kein Geld. Oh, durfte ich direkt bestellen. Aber das ist ja so. Die kriegen ja auch noch nicht gerade knapp Gebühren von den Gräbern, sag ich mir, oder? So ein Grab, so ein Doppelgang kostet 4,4, glaube ich, für 30 Jahre. Das finde, dann muss er noch ein bisschen Geld übrig bleiben, um den Friedhof zu erhalten. Ich bin ja den ganzen Winter, war ich in Engelskirchen als Totengräber. Habe ich hier unten in Leichnam mein kleines Räumchen, eine Heizung, da habe ich mein heißes Wasser, mache ich mir einen Cappuccino. Aber andererseits, ich bin immer mein eigener Herr hier. Hier steht morgens keiner mehr, wird auch keiner reinquatschen. Ja, man muss eigenständig doch, weil ich weiß da jetzt schon, was ich nächste Woche. Nächste Woche, wenn ich erstmal in Engelskirchen Umbettung mache. Wenn zwei Bossen hier ausgegraben, kommen in der Heimat. Da wollen sie mich dabei haben, weil ich damit umgehen kann. Kann auch nicht jeder. Ich habe Kollegen, die können noch nicht mal so ein Rad auf den Sargwagen schrauben, wenn dann die Kühlung noch am Rad dann ist, weil die haben Angst. Manche, wenn die einen Leichenwagen sehen, kriegen die Schnappatmung. Unser einer hat die noch hier gesehen, also. Ja, gut, ich kenne sie nur, wenn sie frisch sind, ne? Ja, ja. Bis jetzt. Ja, ja. Ne? So an Verwandtschaft. Ausgegraben kann ich mir vorstellen, das ist nicht, gerade wenn die, wenn sie kurz sind von der Zeit her, ne? So nach 30 Jahren geht ja noch. Aber die sind schon länger, aber genau unten am alten Friedhof bei mir, da ist Wasser. Das sind die sogenannten Wachsler. In Linde, soll nicht meinen, in Linde oben auf dem Berg, weil kein Wasser ist. Die wollten damals den Friedhof erweitern, braucht man heute ja nicht mehr, der Trend geht ganz klar zur Urne. Da kann man sagen, dass die komplette, und mein Kollege sagt schon, da muss auch ordentlich in den Sarg so was reingelegt werden. Er will dann mir die Sachen angeben, ich fummel die dann in den Sarg rein. Ne? Das kostet ja auch noch Mördergeld. Mhm. Erst wird das komplette Grab abgerissen. Ne? Und dann kommt ein Bestatter, der bringt dann 2 Särge und dann wird das alles darin gegröst. Und dann wird das überführt. Und da werden die ja auch noch mal beerdigt. Mhm. Gut, warum das so nach so vielen Jahren ist, keine Ahnung. Vielleicht haben die jetzt die Sparte. Der eine hat gesagt, ich will die Verwandten doch wieder in der Heimat haben. Kann ja sein, hat der Familienrat. Ich habe einmal hier mitgemacht nach 8 Jahren. Das war schon eine Herausforderung. Dann haben wir am ersten Tag bis zum Deckel aufgemacht. Und dann sollten natürlich die Leute, jetzt wäre der Wahnsinn, wenn hier eine Kiste steht. Und dann um 5:30 morgens ging das los. Aber jeden Tag wollte ich das auch nicht machen. Das machen die armen Schweine in der Ukraine jeden Tag mit so einem Zirkus. Ja. Da soll man sich nicht beschweren. Einer muss es machen. Ja. Das kann nicht jeder. Man kann nicht Leute am Friedhof. Also ich habe einige Kollegen, die können da ja nicht. Die sind. Einer hat mal, ich habe von Hand auch in Engelskirchen schon ein Loch gemacht, weil unser Bagger ging einfach nicht in die Reihe. So eine enge Reihe. Mhm. Der war, mein Kollege war mal, da sagte, so eine Kante, sagte, bei jedem Knöchelchen stand in der Hecke beim Kotzen. Die können das einfach nicht. Da kann man denen noch nicht mal so einen Vorwurf machen. Dann grab ich aber lieber jeden Tag einen aus. Glaube ich auch. Ja, oder? Ja. So hat jeder seins. Vom Ansehen, das ist vorhin schon gedacht, irgendwo tust du den hin. Mhm. Kannst es wahrscheinlich meinen Vater, den Rudi. Ja, den Ruder vor mich. Also. Stimmt. Die Mama, die kommt ja öfters hier. Genau. Vorher Woche war sie noch mit so einem jungen Burschen hier. Ja, das war mein Sohn. Ah, habe ich nicht. Also das ist der zweite, das ist der jüngste gewesen. Immer in der Garage, wenn ich da unten bin, habe ich es noch hier gegrüßt. Genau. Der Rudi war immer. Neben Omas Grab, da ist ja jetzt auch ein großes Loch. Da kann man ja schon den Beton von der Umrandung sehen. Der kommt auch weg, ne? Nee, der Stein der Stein ist ja von Linde rübergekommen. Das läuft aber aus nächstes Jahr im Januar. Und ich wollte sagen, mit Amt hätte ich mich ja gut, dass wir sprechen. Ich wollte im Amt sagen, habe ich einen Zettel schon geschrieben. Und morgen ruft mal die Familie an. Also die Steine von der Umrandung, die kriege ich nach Hause. Also dieser schwarze Marmor. Den schwarzen Marmor, den kriege ich nach Hause. Und der Stein, das ist ein viereckiger, ja klar. Ja, und der Stein, der kommt runter, weil deswegen haben wir den in dem gleichen Stil gemacht, nur auf der einen Seite. Weil auf der anderen Seite, das hatten wir schon. Dann baue ich ja gar nichts Unternehmen. Das macht der Grabbauer. Der holt das ab, das heißt, der bringt mir die schwarzen Steine nach Hause und der baut auch unten, deswegen, das haben wir schon so geplant mit dem. Also, der holt dann den Stein runter. Schon wahrscheinlich. Wenn es soweit ist, wenn der Grab ausläuft. Ja, dann habt ihr schon ein Schreiben gekriegt vom Amt? Noch nicht. Dann kriegt er aber bestimmt die Tage. Wenn das Schreiben kommt, werden wir den beauftragen, werden ihm sagen, okay, leg den Stein nach da und bring mir die Umrandung. Ja. Gut, und wenn ich dann, so wird das laufen. Sobald das Schwarze dann weg ist, gut, eigentlich müsste der dann auch die Umrandung ja auch abbauen. Unsere, die baut er ja ab. Baut er ab, die also baut er ab. Auch die Fundamente drunter. Das kann ich ja mit dem klären. Ja, da müssen wir das so machen, dass die das so früh machen, dass das jetzt nicht voll im Winter ist oder so. Richtig, ich weiß ja nicht, wie die das. Das jetzt schon. Und dann auf der linken Seite, das gehört dann auch weg. Die kommen ja alle weg. Kann man nicht mehr kaufen. Ich würde das auch lieber was früher machen im Sommer als im Winter. Das ist glitschig. Ja, nee, eben. Dann, wenn nicht geregnet ist, wenn trocken ist, dann können die das planen. Ja, dann. So, und rechts, da ist so ein Saustall daneben, ne? Aber da ist ja schon lange so. Ja. Rechts daneben. Das ist ja schon ewig irgendwie so ranzig. Ja. Naja. Aber der ganze Block kommt, ich denke mir, da kommt ein Ohrengarten hin. Ja. Ja, ich bin sicher. Im Minutentakt kommen die Leute an Grab weg. Ist so. Wie sieht das hier oben aus? Bleibt da noch, wenn man da aufgräbt, findet man da noch was? Tiefe nur immer. Was für Erdschichten. Ich habe jetzt in Steinbach haben wir eine Erdbestattung, habe zwei Ohren in dem Loch gefunden, ne? Vor Jahren. Nein, aber besteht die Chance, dass man, ich sag jetzt mal, von Oma noch was findet? Kann sein. Das kommt immer auf die Erdschichten an. Ist viel Tonerde, wenn wenig Luft an die Knochen auf Deutsch gesagt kommt. Wo kommt das dann hin? Wenn wir was finden, muss das abgedeckt werden. Das darf nicht bei der Beerdigung irgendwo so ein Knochen oder Schienbein oder ein Kopf rausgucken. Nee, das ist schon klar. Wir legen das dann auf den Hügel, wird mit Matten abgedeckt und dann nachher kommt das als erstes wieder neben den Sarg unten rein. Dann ist das 30 Jahre später erledigt. Selbst die Urnen, die können nicht einfach hier in den Kemmerich-Container, wenn der da oben rausrollt, die Urne, gibt das aber riesen Terrain. Auch wenn die Urnengarten demnächst, wenn der erste abläuft, die sind ja alle in so Rohren drin, die werden nicht verrottet sein, die werden die alle rausholen und dann müssen die extra nochmal auf dem Feld wieder. Aber das wird dann quasi wieder irgendwo, das geht also jetzt nicht irgendwo dann in eine Verbrennung oder oder kommt weg, sondern bleibt auf dem Kirchhof. Wir tun die Sache. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, im Zweifelsfalle, wenn er noch Reste von der Oma findet, dann tut die unten in das andere Grab. Die konnten sich super. Nee, ich habe den Papa ja da kennengelernt. Dann so. FC Nürnberg hat da immer für gesperrt. Was? Oder? Kann das nicht sein? Er Bayern. Oder ich soweit ich weiß. Ich München. Du hast ihn wahrscheinlich immer geärgert. Er mich immer mit Gladbach und Leverkusen. Also. Genau. Ja, dann habe ich auch mal kennengelernt. Ich würde das jetzt schon im Sommer irgendwie sehen, dass ich das da. Ich kläre das mal mit Mutter. Ja, wir haben das ja so vorbereitet, dass die das da direkt machen können. Ich habe mich schon gewundert, warum da nur links dieser Stein. Genau, damit der da noch drauf kann. Der könnte aber dann nach rechts rüber. Ja, muss ja. Der Stein wird dann auch so ein bisschen so. Und auf die Einfassung gestellt auch wahrscheinlich. Auf die Einfassung, genau. Das ist alles vorbereitet schon dafür, weil das hat man mit dem besprochen. Er hat sich das alles angeguckt. Deswegen haben wir die auch in einer ähnlichen Farbe genommen. Damit das mit dem Stein nachher passt. Ganz genau. Aha. Ist alles durchdacht. Und dann, wenn dann auch euer Grab weg ist, glaube ich, da eine ganze Karre, da wird ja auch Erde fehlen, ne, logischerweise. Da gehe ich von aus. Ich da eine Karre Mulch, ich kann fast bis dahin fahren, dieses Hexezeug da rein, damit das nicht so ein Loch ist. Das sieht dann immer, man hat immer so den Gedanken, da war mal mein Grab, wie sieht das aus? Ja. Ne? So machen wir das. So machen wir das. Ja. Jetzt muss ich dir noch. Weil das Gespräch ja schon sehr. War super. Ja, eben. Mama wird sich freuen. Ich muss dich rechtlich aufklären. Ich habe das komplett aufgenommen, weil ich mache Podcasts und so ein Kram. Wenn du jetzt sagst, ich kann Teile, sprich, du hast viele Namen gesagt und so, oder du willst überhaupt nicht irgendwie in dem Podcast auflaufen, ist kein Problem. Das war jetzt reiner Zufall, weil ich habe hier einen Geocache liegen und da braucht man diesen Stein für. Und ohne die Infos auf dem Stein können die Leute dann nicht auf dem Friedhof, aber oben am Brungerst das Final nicht finden. Hier auf dem Friedhof selber liegt nichts. Aber die Information, die ist notwendig, weil sonst finden die nichts. Dann nach später oben. Und deswegen. Und ich wollte danach gucken und ich fand diesen Scheiß nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, das wird jetzt alles auch. Ja, aber ich schneide das ja. Weißt du, ich schneide das alles raus. Aber die Sache, also wenn du jetzt sagst, du willst überhaupt nichts davon, dass das im Internet landet, kein Problem. Boah, wenn wir jetzt bist du komplett weg. Hat uns das gerade gezeigt, ja, aber du bist ja mit der Stimme drauf. Ja. Da vergessen wir keine Informationen. Kein Problem. Ja, das hat alles rechtliche Hintergründe. Weil ich habe schon erlebt, dass die Leute rumlaufen und machen Fotos von Gräbern. Greife ich sofort ein. Mhm. Ist verboten. Okay. Die machen hier werbetechnisch. Die fotografieren jetzt zum Beispiel ein topgepflegtes Grab. Ein 100% Magazin. Ich wollte nicht, dass in so einem Prospekt erscheint. Nee, das dürfen wir auch nicht ohne, nee, ohne mich. Mit Datenschutz, eben. DSGVO, machen die natürlich, weil die ja nicht, woher wollen die wissen, wer ist für das Grab zuständig? Die kenne ich gerade mal, die Leute. Mhm. Dann rennen die hier rum. Sag ich immer, hallo, was gibt es? Ja, wir machen, nee. Ich sage, Freunde, ich rufe direkt die Polizei an. Ihr habt hier nicht am Foto, aus Pietätsgründen. Ja. Manche wollen ja nicht, dass wo der Opa Willi liegt. Das ist so. Mhm. Ja, und dann kommt dann irgendwann, so machen wir Grab und brüsten sich mit Sachen, die das mal zum Beispiel gemacht haben. Das geht nicht. Ja. Ne, oder machen sich selbstständig als Steinmetz und sagen, so machen wir das, so läuft das nicht. Und wenn das dann so ein sieht, die kriegen dann irgendwann mit, das ist doch vom Lindenerer Friedhof. Ich kann nicht immer hier stehen. Wenn ich in Linde bin, und einer, habe ich oft schon erlebt, dann rennen sie hier rum mit den Kameras, dann bringe ich direkt dahin, ich sage, hallo, was gibt das? Dann manchmal wären sie frech, ich auch direkt, dann wüssten sie, an wen sie geraten sind. Ja. Ich sage sofort, ich sage, ein Foto hier, Name, und dann gibt es schon mal, wird schon mal laut hier. Also Friedhof, ich könnte ein Buch schreiben, weil ich erlebt habe in den ganzen Jahren. Mach mal. Ja, ja. Mach mal. Ja, ein schöne Grüße an die Mutter. Wird auch schon Ostern besucht, schätze ich. Ja. Ja, man wird langsam. Man hat auch schon zwei Drittel. Ich sage zu meiner Frau, ich bin froh, der Meister hinter mir. Wenn man sieht, was in der Welt los ist. Ja, oder? Ja, klar. Ich wollte doch keine 20 mehr sein. Was werden die vielleicht erleben? Mein Vater hat immer gesagt, keinen Krieg habt ihr erlebt. Wir hatten die geilste Zeit. Wir hatten noch die Autos, mit denen man machen konnte, was man wollte. Richtig. Der Sprit war günstig. Natürlich. Wir hatten die 80er, wir hatten die 90er. Wir hatten die 90er. Ich habe noch einen Mantel in der Scheune stehen. Ja, ja. Ja. Ne? So, und jetzt, jetzt kommen sie wegen allem Möglichen. Alles nur Gesetze, Junge. Und jetzt erlebt er diese Sache, der sitzt nur noch vom Fernseher und schüttelt mit dem Kopf. Hat zwei Brüder damals in Russland verloren, ne? der leidet. Und hat jetzt Angst, dass seine Kinder doch noch einen Krieg erleben können. So nah waren wir noch nie dran. Ja, ja, oder? Nee, das ist schon richtig. Ein Verkehrter, da braucht er nur eine Rakete verkehrt zu fliegen. Ja, aber weißt du, ich glaube, der Putin, also der zeigt zwar jetzt Zähnchen, aber... Viele hat er nicht mehr, viele Leute. Das Militär steht ziemlich, das Gefühl, die stehen auch nicht mehr dahinter. Nee, die Verluste die, ohne Ende. Und vor allen Dingen, wenn der eine Atomrakete wirft und auch nur eine kleine, dann muss China sich ausklinken und dann hat der Chinas Rückhalt nicht mehr. Und dann ist Feierabend, dann ist er erledigt. Und das weiß der auch, weil China wird sich nicht mit dem kompletten Westen anlegen, weil der Bock missbaut. Ja. Dann sind die aus der Nummer raus. Natürlich. Das ist aber meine Meinung. Ne? Ich bin ja kein Politiker, ne? Ich kenne mich ja nicht aus. Aber ich habe gedient. Ja. So, hey, wir klären das, dass wir das vor dem Herbst vielleicht noch geregelt kriegen. Jetzt fahre ich noch eben Müll weg und dann gucke ich mal das. Alles klar. Mach mal so. Und ein paar unkritische Sachen, ne? Du hast ja gesagt. Ja. Wo kann ich das abhören? Ich habe keine Ahnung. Was? Wenn du mein Diensthandy siehst. Ich denke, der Ältere bietet dem Jüngeren. Wir waren auch gerade. Die Dinger, da kannst du bald mit dem Auto drüber fahren. Die sind hart. Habe ich mir gekauft, habe ich am Bauhof gesagt, mit dem Werkstattmeister, der Fabian, haben sie zu mir, die sind scheiße, die haben wir früher auch. Ja. Und dann sahen die vom Amt immer, schick uns ein Foto. Ich sage, ich kann euch eine Brieftaube schicken. Ja. Wo kommt das? Nee, das heißt, Konservenradio Dosenhausen kriegst du mit jedem Podcatcher, kannst du das runterziehen. Der ist öffentlich. Ja, also, das ist ewig viel Geseier hier, wie scheiße das im Park aussieht und Geocaching kommt vor und wenn ich oben im Urlaub bin, dann labere ich auch schon mal was von der See. Das ist halt seichtes Dahergeblubber, ne? So mein Labern für. Ja, ja. Aber es gibt Leute, die hören sich sowas an. Ich habe zum Beispiel seit Jahren Mausoleum, das ist ein uraltes Gebäude, sitzen abends die Jugendlichen, kiffen, Puppen habe ich die gesehen. Braucht mir keiner, glaube ich, einen von der Firma erzeugen, liegen die aufeinander, machen morgens im Herbst ein Nimmerchen. Das kann doch nicht sein. Das ist ein alter Saufen, die ich habe dem Ordnungsamt 100-mal gesagt, ihr müsst mal abends, tagsüber, wenn ich hier bin, scheuche ich die. Die wissen aber genau, der ist so um 4 Uhr weg, wenn ich jetzt schon mal was an Gräbern kröse. Das ist ein Armutszeug, das für die Gemeinde. Dass die nicht hier eingreifen und mal den Leuten. Wenn die Jugendlichen merken, da kommt jeden an, einer der Zirkus macht, haben die auch kein Interesse mehr. Die sitzen dann an dem Gebäude, der Flaschen liegen da rum. Mhm. Dann habe ich gesagt, es gibt so viele Rentner, die einen Hund haben. Wenn die ihr Türchen drehen, dann gibt ihr dem eine Freikarte für das Hallenbad. Wenn der regelmäßig mit so einem Hund, hatten wir früher einen Ründer und einen Kurparkwächter, dann ist das vorbei. Bei mir dreimal haben sie mir die Buden unten aufgebrochen, wenn du unten reinkommst bei mir, ne? Das kann doch nicht sein, das ist ein Friedhof, sage ich mir immer. Was ist das? Das hat es früher nicht gegeben. Wenn ich doch früher in Ründeroth auf dem Friedhof laut gewesen wäre, hätte mir der erste Erwachsene eine hinter das Ohr gehauen und zu Hause mit dem Vater hätten wir noch innen drin gehauen. Darf man ja heutzutage nicht mehr. Nee, die Diskussion, das weiß ich. Das darf man ja alles nicht mehr. Na komm, dann stehen die vor einem und sagen, kann das mich nicht anpacken, dort nicht. Ja, aber weißt du, wo ich weiß, dass das aufgenommen ist, rede ich extra leiser. Nee, das Ding, das hat 32 Bit. da kannst du da hinten labern, das nimmt den trotzdem auf, da zieht ein Pegel hoch. Nein, aber ich finde das viel schlimmer, wenn die hier noch überall die ganzen Bronzesachen klauen. Das hat ja auch gegeben, oder die Sachen hier beschädigen. Pflanzen geklaut, hier haben sie auch vor Jahren mal groß in der Presse, 50 Lampen, alles kaputt hier. Und hier war morgens was los, die Leute heulen überall in die Lampen. Das kann doch nicht wahr, das kann einfach nicht wahr sein. Man macht eh von anderen Leuten nichts kaputt. Ja. Ein Friedhof von meiner Vermieterin, Stiefmütterchen geklaut, das habe ich aber jeden Tag hier. Ne? Die gehen echt hin. Ach, ich habe zwei Stiefmütterchen zu wenig, gehen sie drei Reihen weiter. Nur ich kann nicht jeden, der irgendwo was ausgräbt, anmachen. Ich weiß nicht, was die für Familiengräber haben. Ne? Dann komme ich in Teufelsküche. Ja, vor allen Dingen. Viele Gräber kenne ich ja hier schon. Die Leute vor allem von den Gräbern kenne ich. Wenn da schon einmal war so ein Mädel, das fummelte da vorne am Grab, da sag ich, hallo, was gibt das? Guckt die mich an, da hier liegt meine Mutter. Oh, da finde ich aber gut, dass ich so ein Auge auf das Grab hätte. Ich denke, was fummelt die an meinem Grab? Meins? Das betreue ich schon seit Jahren. Mhm. Ne? Und das fandst du gut, dass ich dann ein Auge drauf habe. Aber ich kann die auch nicht alle. Wenn jetzt irgendeiner was rausnimmt, da kann ich ja nicht rumpöken. Immer wird nichts geklaut. Aber ich finde, man macht das eh nicht. Aber am Friedhof finde ich das unterste Schublade. Ja. Leute, die von der schmalen Rente noch ein bisschen das Grab pflegen und dann kriegen sie auch noch das, oder? Genau. So eine Drisslampe, die kostet 200, 300 Euro. Ja, wir haben neulich einmal was gekauft. Ich erinnere mich. Und was wird mit der Einfassung zu Hause im Garten gemacht? Die mache ich mir vorne in den Vorgarten. Als was? Ja, sieht doch schön aus. Vielleicht mache ich auch einen Stein hin und dann schreibe ich drauf Einbrecher 2. Ne? Und wenn dann hier so ein Zeitungsdrücker kommt und klingelt, sage ich, ist noch Platz. Ja, da hätte ich aber schönere Sachen für den Vorgarten hier. Das ist ein Stück Wiese und das ist egal. Ich habe einen recht schrägen Humor. Und da weiß ich, da werden wieder ein paar Leute aber das ist mir Wumpe. Eigentlich war ja geplant, den Stein da auch noch hinzustellen. Aber das haben wir jetzt ja da unten schön gemacht, da kommt er nicht in den Vorgarten. Ansonsten hätte ich das Ding 1:1 bei mir im Garten wieder aufgebaut. Ja, hätte zwar kein. Bestimmt auch noch die Schrift. Was ist das denn? Haben Sie gar nicht so gemacht. Da wird doch bestimmt noch die Schrift nachgemalt, ne? Ich gehe davon aus. Ich weiß nicht genau, ich komme da nicht. Ich komme da nicht so oft. Auch so. Gehst du auf den Friedhof, da erlebst du Sachen, meine Zeit. Und jetzt fängt es an zu regnen. Das habe ich ja gebraucht. Mann, Mann, Mann. Ja, und wo ist die Holde? Da. Und hast du hier noch Blümchen gepflanzt? Plötzlich nicht, aber wir müssen noch weiter pflanzen. Ja, wir gehen jetzt da geradeaus. Ne? Da kann eine Mutter jetzt ja mal was hören. Ja, die Mutter kriegt die komplette Story. Das kann ich natürlich alles nicht bringen, aber für Mama ist das interessant. Da fährt die mal was. Gut, dass ich gefragt habe. Nee, dann klären wir das. Ja, hör mal, Mutti, benimm dich. Ja, meine Lieben, was ihr jetzt nicht sehen konntet. Ich gehe also in der Brunnenstraße Richtung Borromäusstraße und möchte an der Borromäusstraße die Borromäusstraße überqueren. Neben mir fährt offensichtlich eine Dame mit einem Tiguan und als ich die Straße überqueren möchte, möchte sie trotzdem noch vor mir rechts abbiegen, was dazu führte, dass sie mir fast, also auf 30 Zentimeter Nähe, in die Waden gefahren ist. Dann hielt sie doch noch an. Die ältere Dame mit ihrem Tiguan, das reimt sich, ne? Hält sie doch noch an, die Dame mit dem Tiguan. Ja, und da war ich dementsprechend für einen kurzen Moment doch ein wenig echauffiert, was ich in den entsprechend gehörten Verbalien äußerte. Glaubst du? Die hatte wohl ziemlich eilig, wa? Die hat Glück, dass ich sie nicht aus dem Auto gezogen habe. Darf man ja nicht. Hammermäßig. So. Suchen wir uns jetzt mal den Cash. Zack, zack, zack. Das müsste hier vorne irgendwo sein. Karte. Feine. Los geht's. 160 Meter. Was? Weidehaltung in Gefahr. Wölfe fressen kein Gras. Die deutsche Wolfspopulation wächst rasant. Anzahl der Weidetierrisse steigt dramatisch. Tote Tiere, Totgeburten und in Panik geratene Tiere sind die Folgen von Wolfsangriffen. Die Existenz der Weidetierhalter ist bedroht. Infos unter, ja, genau. Hier sind ein paar Schaltafeln aufgebaut worden und da ist dann solches drauf zu lesen. Warum, weiß der Geier. Es ist zu mutmaßen, dass da irgendjemand keine Wölfe mag. Ihr habt es euch immer einfach gemacht, liebe Leute, ne? reicht ja einfach nur ein dünnes Drähtchen, da läuft euer Viehzeug nicht weg. Und alles andere, was euch nicht in euren Kram passt, das muss abgeknallt werden. So ist es nun mal. Ich hätte das ja hier irgendwo hingetan, ne? Ja, wobei, wenn das hier im Sommer richtig zugewachsen ist, da geht nicht viel. 33 Meter könnte der Baum da sein. Könnte hier sein. Könnte, das sieht doch so ein bisschen nach Wegrain aus. Ne, hier wird es wieder mehr. Tippe mal drauf, dass das hier irgendwo ist. Wir haben einen Cache gefunden, das ist ja unglaublich. Und Schrittziel. Das tut mir jetzt leid. Warum ist das so? Ist er deswegen so stinkig? Nee, weil ich da stehe und nicht kalt ist. Und schon eine halbe Stunde vorher gesagt habe, dass ich nicht kalt ist. Da lag das alte Final. Ja, irgendwie so hinter Sträucher, nicht so weit vom Weg und so eine Halde. Und das hatte ich eigentlich erwartet, sowas. Nee, ich dachte, dass ich meinen da hingelegt hätte, aber dem war nicht so. Sind wir jetzt schon hier? Nee, da vorne ist der Weg hoch. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt hier hoch und das ganze Stück quer oder gehen wir hinten hoch? Weil hinten dürfte es nicht so steil sein. Also auf der anderen Seite vom Zaun. Wir wissen ja, dass der Weg hier im Nirvana landet. Glaub mir, die ganzen Wiesen da, ne? Das dauert nicht mehr lange und das ist alles Bauland. Da wird sich jemand eine richtig schöne goldene Nase dran verdienen. Weil Wiese mitten im Ort, ja, würde ich sagen, gehen wir hier am Zaun lang, ne? Müsste ja passen. So, nur gucken, wo man hintritt, dass man die Setzlinge nicht unbedingt erwischt. Aber die sind ja nur schon groß. Der Hammer. Ja, irgendwo hier, denke ich. Dann legen wir neu. Brauche ich eine neue Koordinate. Dann mache ich den jetzt erstmal dicht. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann schmeißen wir da einen neuen Paddling hin, fertig ist. Aber ist ja der Hammer. Poppen auf den Stufen vom Mausoleum. Ja, das ist. Der hat welche angetroffen. Die haben da am Mausoleum gesessen und gekifft. Und der hatte da auch schon mal welche nachts. Die sind dann da am Poppen, am Friedhof. Nee. Poppen auf dem Friedhof in Lindlar. Der Hammer. Über die Eremitage heim oder? Mega, ja, komm. Gut. Nö. War ja nur gestern. Könnte sein, dass die Wiese doch unter Wasser steht. Wir können ja direkt über die Wiese gehen und einen großen Bogen laufen. Auf der Wiese. Dann müssen wir da nicht durch. Weißt du? Ja. Eine gewisse Feuchte. Das ist übrigens die Wiese, wo wir neulich, als der Rekorder nicht aufgenommen hat, hergegangen sind. Wo ich ja schon mal fast ertrunken wäre. Boah, guck mal, was hier ein Wasser auf der Wiese steht. Das ist ja Knaller. Das ist hier auf die Wiese gelaufen und nicht mehr weiter den Weg runter. So sieht's aus. Der Weg sieht recht gut aus. Ich glaube, wir gehen wieder auf den Weg. Da vorne läuft ein Reh. Zwei, drei, da den Hang hoch. Siehst du? Hier ist es natürlich etwas matschig, aber die größte Menge läuft hier durch die Rinne, die hier so ein Radfahrer hinterlassen hat. Das ist okay, das ist nicht so viel. Kann mal gut hergehen. Und das Wetter wird besser. Ne? Wenn man so guckt, Sonne kommt raus. Wie ich aussehe, ganze Hose ist schmutzig. Aber vorne voll Schlamm, guck mal. Ja, nicht gut. Hinten nicht? Ja, doch. Hier wird bestimmt als nächstes gebaut. Man weiß ja nicht, was der Ort sagt, ne? Könnte ja sein, dass du eine Auflage kriegst. Bis dann muss gebaut sein oder muss halt verkaufen. Du musst schon die Vögel im Sommer durchfüttern, damit wir die nicht genug finden. Natürlich besser, wenn sie alles zubauen. Ja, ich meine, wenn die Vögel sich aus dem Ort raushalten. Nicht unbedingt Sinn der Sache. Nee, aber ich meine, das Problem ist ja auch bei uns. Wenn wir die Vögel füttern, kommen die Mäuse, wenn wir das ganze Jahr machen. Mhm. Wenn die Mäuse da sind, kommen die Ratten. Die Vögel verhungern, wenn wir es nicht machen. Gut, also bei uns finden sie schon noch Würmer und so ein Zeug. Es ist Ostersonntag, der 9.4.2023. Ich sitze im Studio und eigentlich hatte ich vor, heute Ostereier, ja, nicht wirklich suchen zu gehen, aber da ist eine Suche im Park und laut Zeitungen und verschiedener Quellen im Internet soll der Osterhase vor Ort sein. Ich habe jetzt hier in der Zeitung Bergische Rundschau vom Mittwoch, den 5. April, einen Artikel gefunden, der unter der Überschrift Eiersuche im Freizeitpark verschiedene Sachen schreibt. Ich kann das jetzt aus urheberrechtlichen Gründen so nicht vorlesen, denke ich, weiß ich nicht. Sicherheitshalber mache ich es nicht. Aber es geht hier um mehr als 1500 Ostereier und 10 goldene Eier in Form von Glückssteinen. Die werden vom Förderverein für Kinder und Jugendliche in Lindlar und dem Verein Laberköppe am Ostermontag im Freizeitpark versteckt. Ab 11 Uhr kann man da mit der Suche anfangen, also Kinder und ihre Liebsten. Der Osterhase soll die ganze Zeit vor Ort sein und dort Leckereien an die Kinder verteilen. Die sich selbst Laberköppe nennenden haben an ihrem Stand selbstgemachte Waffeln und dort kann man auch diese Glückssteine eintauschen. Aha. Dann gibt es noch einen Glücksteinstand, wo man Kunstwerke auf kleinen Steinen erstehen kann. Keine Ahnung, steht hier nicht. Die Hoffnung der Vereine liegt darauf, dass viele Familien mit Kindern nach der Pandemie das Angebot annehmen. Ja, Laberköppe. Diese Laberköppe sagen von sich selbst, sie seien ein lustiger Verein und haben schon in diversen Aktionen, wie beispielsweise bei Lindlar läuft oder anderen Gelegenheiten, Spenden für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Wie lustig die wirklich sind und wie viel Spaß die verstehen, hören wir gegebenenfalls dann, wenn ich vor Ort bin. Mal schauen, ich bin gespannt. Ach, ist das aufregend! Laberköppe, das klingt so ein bisschen so, als würde das ja zu mir passen. Und deswegen werde ich da morgen um 11 Uhr mal auflaufen, nehme ein Mikrofon, ein Aufnahmegerät mit, also so ein richtiges Mikrofon, mal so eins zum in die Hand nehmen und versuche dort vor Ort ein Interview zu bekommen, eventuell von diesen Laberköppen, eventuell noch von anderen Vereinen, die da sind, aber insbesondere von diesem Osterhasen. Da bin ich doch mal gespannt. Denn zeitgleich sollen ja heute und morgen auch Eiersuchen im Freilichtmuseum stattfinden. Und da stellt sich dann selbstverständlich die Frage, haben die da den Osterhasen nicht vor Ort? Oder haben die den Osterhasen nur heute vor Ort und morgen ist der dann im Park? Und was machen die anderen Kinder? Gibt es viele Osterhasen oder nur den einen? Wird es eine Osterhäsin oder ein Osterhasi sein? Fragen über Fragen. Doch diese Fragen kläre ich alle für euch morgen vor Ort, sofern das Wetter mitspielt und ich gesund bleibe. Und damit zurück. Ah nee, ins Studio geht ja nicht, da bin ich ja schon. Bis später. Er hat halt keinen Blinker, das ist halt bedauerlich, aber es ist bei Kia schon mal so. Ich finde das neue Kia-Logo so wunderschön. Ne? Die wollen wahrscheinlich davon ablenken, dass der Blinker nicht funktioniert. Das mit dem Wind ist jetzt natürlich schlecht, aber was soll ich machen? Ihr habt schon bestimmt bemerkt, heute bin ich nicht mit der Holden unterwegs, sondern mit K2. Willst du deinen Namen sagen? Da habe ich kein Problem mit. Hat er kein Problem mit. Also mit Christopher, weil die Holde war der Ansicht, bei der Aktion, die wir heute vorhaben, wolle sie sich nicht zum Horst machen. Dann habe ich einen mitgenommen, der ähnlich extrovertiert ist wie ich. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, auf was wir heute treffen. Ist ja richtig was los. Das wissen wir nicht. Da sind schon die ersten Kinder mit Körbchen in den Hängen des Freizeitparks in Lindlar. Eigentlich geht die Ostereiersuche um 11 Uhr los. Es ist gerade 7 Minuten vor 11 und die Kinder sind schon fleißig dabei, während die Eltern auf den Wegen warten. Ja, ihr habt es bestimmt schon geahnt, wir befinden uns im Freizeitpark Lindlar und heute ist hier große Ostereiersuche. Es ist Ostermontag, der 10. April 2023 und der Park ist richtig voll. Wir haben zufällig erfahren aus der Zeitung und auch über soziale Medien, dass heute der Osterhase vor Ort sein soll. Und die Gelegenheit wollen wir natürlich nicht verstreichen lassen, sondern gucken, ob wir da möglicherweise ein Interview bekommen. Das bereiten wir jetzt mal vor und dann gucken wir mal, was alles noch passiert. So. Wahnsinn. Ja, viele Eltern, viele Kinder. Sehr viele. Ja, die Osterglocken blühen teilweise. Ja, es herrscht geschäftiges Treiben. Die Wiesen sind bevölkert, die Gebüsche sind bevölkert, die Baracken sind bevölkert. Und dafür, dass das hier um 11 Uhr losgeht, ist echt schon was gebacken. Ich denke mal, die meisten Eier sind schon weg. Kinder haben kleine Körbchen. Es ist nun mal auch so, dass der frühe Vogel eben den Wurm fängt. Oder das Ei. Ich weiß ja nicht, wann der Osterhase diese Eier alle versteckt hat. Da vorne ist ein Zelt, vielleicht kann man da mal fragen. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen, aber wir schauen einfach mal, ob wir ihn finden. Da ist der Stand der Laberköppe e.V. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken. Hier werden Waffeln verkauft. Nein, Gratiswaffeln. Die goldenen Eier. Ja, also am Stand selber können wir nicht viel machen. Da läuft gerade Karnevalsmusik. Die ist leider unter GEMA. Das zahlen wir nicht. Das sehe ich jetzt nicht ein. Aber der Osterhase hat sich versteckt. Er ist nicht zu sehen. Ich habe da gerade was aufgeschnappt an dem Stand. Ja, dass er vielleicht an der Bar sein soll. Nee. Dass der eine Mann sprach mit seinem Kind, ob es nicht noch ein paar... ich habe den Osterhasen gefunden. Nicht noch ein paar Eier verteilen möchte. Das heißt, wahrscheinlich regeln die das so, dass die in regelmäßigen Abständen neue Eier verstecken. Damit Moin, da ist er ja. Moin, der Osterhase. Ja. Hier ist der Osterhase. Konservenradio Dosenhausen hier aus Lindlar. Und wir haben den Osterhasen am Start. Jawohl. Da wollten wir doch hin. Genau. Kann ich du sagen oder sollen wir uns siezen? Nein, ich habe keine Erfahrung mit Osterhasen. Wir Kinder duzen uns alle. Ja, ja, super. Ja, wir haben in den Medien gesehen, hier in der Zeitung, ihr seid am Start, Die Laberköppe. Und wir haben gesehen, in Facebook oder in sozialen Medien waren auch ein Auftritt. Ihr habt Eier versteckt. Genau. Wie viele sind es? 1500 Stück. Und für alles für einen guten Zweck? Alles für einen guten Zweck. Also dafür stehen die Laberköppe. Die haben noch nie irgendwas verkauft oder so, sondern alles Ehrenamt für Ehrenamt. Das ist schön. Genau. Sehr löblich. Und hier ist ja auch richtig was los. Also eigentlich sollte es ja um 11 Uhr losgehen, aber ich denke mal, der Park ist ja schon fast leer geeiert. Na, wir haben noch ein paar zurückgehalten. So, dann erzählst du uns vielleicht auch die Geschichte. Was hat das mit den Steinen auf sich? Den Stein hat das auf sich. Ein Mitglied von uns, die malen diese Steine. Okay. Und normalerweise sind das diese Steine, die man findet, postet, wieder auslegt. Und es hat sich entwickelt, dass bei den Aktionen von den Laberköppen, die einfach dabei sind. Und es gibt halt auch ältere und jüngere Menschen, die sich nicht so auf das Suchen oder Finden konzentrieren oder können, weil sie Gebrechen haben oder so. Und deswegen liegen sie da vorne und es darf sich jeder einen mitnehmen, der möchte. Und das sind wirklich extreme Kunstwerke. Okay. Und es gibt noch 10 goldene Eier. Die sind auch aus diesen Steinen. Die sind handgroß. Da steht drauf, ich bin ein goldenes Ei und ein schönes osterliches Motiv. Und dafür kann man dann irgendwann an den Stand kommen zum Osterhasen und kann sich da nochmal zusätzlich ein Präsent abholen. Aha. Die von den Einzelhändlern hier in Lindlar gespendet worden. Okay. Und welche Einrichtungen werden jetzt heute von euch unterstützt? Also diesmal ist das Lindlar Mobil. Das ist eine Gruppierung hier aus Lindlar, die alles eigentlich selber schon Rentner sind, aber sich durch einen Fahrdienst drum kümmern, dass Leute mit Gebrechen oder Ältere trotzdem zum Einkaufen, zum Arzt kommen, ohne großes Hin und Her. Taxi rufen, wir wissen selber, was das kostet und wer weiß was. Die opfern extrem viel Zeit dafür und wir waren der Meinung, sie sind jetzt wirklich dran. Klasse. Und gerade mit den kleinen Spenden ist halt einfach so, man muss nicht keinen großen Papierkram machen. Man kann einfach irgendwas mal, und wenn es ein Ladekabel ist, für ein Auto kaufen oder so, ohne dass man jemanden betteln und anfragen muss. So, und dann haben wir festgestellt, das ist jetzt so eine Osterhasensache. Ja. Wir haben ja gestern und heute im Freilichtmuseum eine Eiersuche. Und das hier ist ja eine Parallel, eine Gegenveranstaltung. Wie ist das mit dem Osterhasen? Haben die auch einen? Gibt es mehrere oder gibt es nur einen? Nein, natürlich, es gibt immer auch Stellvertreter. Ne? Weil der Osterhase ist genauso wie der Weihnachtsmann er kann nicht alles schaffen. Wir teilen uns das. Aber abends sitzen wir zusammen und reden darüber, wie der Tag war und wie glücklich alle Kinder waren. Ja, ich sehe schon, hier ist ja also richtig was los. Und ja, die Kinder sind auch alle recht glücklich. Wie du schon sagtest, die ganzen Körbchen sind voll. Und wir müssen jetzt dieses Interview, glaube ich, aufgrund des großen Andrangs beenden, weil die Kinder wollen zu dir. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Danke sehr. Und viel Spaß noch. Vielleicht findet ihr auch ein Ei. Wir werden das den Kindern überlassen. Die Eier, die sind auch für die Kinder da, nicht für uns. Dann kommt euch eine Waffel holen oder so. Wir schauen mal. Super. Ja, Dankeschön. Ciao. Dank. Tschüss. Das war der Osterhase hier live aus Lindlar. Stellvertreter. Hm? Er sagt ja Stellvertreter. Es ist nicht ganz klar, ob es sich dabei um eine Art Familie, um eine Art Clan handelt oder doch eher die Osterhasen GmbH. Das wäre natürlich noch schön gewesen herauszufinden. Du meinst also, es gibt möglicherweise eine Osterhasen GmbH? Oder Osterhasen und KKG oder sowas. Das ist ja der Knaller. Ja, aber halt mal die, halt einfach mal die Augen offen. Vielleicht siehst du ja selber auch noch ein paar Eier. Wir müssen sie ja nicht aufsammeln, aber ja, ne? Wir lassen es für die Kinder. Ja, aber ist ja alles in allem eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, gerade der Zweck, weil das mit den alten und gebrechlichen Leuten, die halt kaum eine Möglichkeit haben, hier auf dem Land irgendwo hinzufahren, das ist schon schön. Und klar braucht man da aber natürlich noch ein paar mehr Leute, die da gegebenenfalls für so einen Verein einspringen. Denn ich hatte das jetzt neulich gesehen, als die ältere Dame von nebenan mal zum Arzt wollte und ihr Auto nicht verfügbar war. Da war es dann schwer, einen Fahrer zu bekommen oder eine Fahrerin. Das habe ich jetzt ganz vergessen. War das jetzt der Osterhase, die Osterhäsin oder das Osterhasi? Von der Stimme nach, naja, würde ich sagen, es war der Osterhase. Aber naja, wir wollen da ja nicht vorschnell sein. Was ich mich viel mehr frage, ob er selber jetzt ein Stellvertreter war oder ob er der Echte. Das ist natürlich ein Geheimnis, das bleibt offen. Würde ich auch nicht verraten, wenn ich er wäre. Wir setzen es jetzt mal irgendwo hin, dann, wo wir einen schönen Ausblick haben und dann sinnieren wir noch ein bisschen drüber. Ja, Wind im Park, das ist der Knaller. Wir sind hier unter so einem kleinen Rondell, einem Unterstand, mit Blick auf den Weiher, mit Blick auf das Geschehen im Park. Wir sehen die Eltern, wir sehen die Kinder, wir sehen den belagerten Osterhasen. Wir hatten gerade Glück, dass wir ihn allein erwischten. Wir wollen ja auch keine Kinder verjagen. Und allein bei dem kurzen Gespräch gab sich schon eine recht große Schlange. Deswegen wollten wir das auch nicht zu sehr ausdehnen, denn Kinder haben ja keine Zeit. Ja, je länger die beim Osterhasen anstehen, desto weniger Zeit haben sie, die goldenen Eier zu suchen. Ja, aber es ist schon der Knaller, ne? Also hier ist ja richtig was los. Ja. Und das, bevor es eigentlich angefangen hat. Auch ehrlicherweise bisher noch nichts in Richtung Ei gesehen. Das heißt, entweder ist schon der Großteil abgegrast worden oder die Verstecke sind wirklich gut gewählt. Bei 1500 Eiern wird es natürlich irgendwann schwer. Ja, von der Überlegung her. Also ich schätze den Park, der wird mit Skaterbahn in einem Bereich liegen. Lass mal kurz überlegen, 40, das dürften 100, 200, 300, 400 Meter, vielleicht 200 breit. Das sind dann eine ganze Menge Quadratmeter. Und da 1500 Eier, da kommen vielleicht alle 8 Quadratmeter. Ich habe es jetzt nicht gerechnet. Alle 8 Quadratmeter vielleicht mal ein Ei. Ja. Und Möglichkeiten gibt es viele. Wir haben hier alte Bäume, sehr viel Gesträuch. Aber die Kinder nutzen jede Möglichkeit, hier irgendetwas zu suchen. Und wie viele Kinderwagen hier am Start sind, ne? Also die suchen ja nicht oder suchen die Eltern für die, ich weiß es nicht. Aber so für Ostern, um diese Zeit morgens, ist hier richtig viel los. Also die Aktion findet Anklang, so viel ist sicher. Das ist natürlich auch schön für die Kinder, ne? Ja. Kommen raus, haben was zu tun, die Eltern müssen sich nicht um alles kümmern. Ja, und die meisten hatten ja höchstwahrscheinlich zu Hause schon gestern Osternest. Ja. Aber das ist natürlich auch was ganz anderes. Ich kann mich noch erinnern, damals, wir waren, das ist jetzt Jahre her, 10, 12, da waren wir mal im Rahmen des Geocachings beim Ostereiersuchen. Okay. Da wart ihr auch am Start. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Nicht wirklich, leider. Aber 12 Jahre ist natürlich auch schon für mein Alter etwas länger her. Ja, wenn du in meinem Alter bist, da ist das nicht mehr so viel, ne? Die paar Prozent. Ja, cool. Der Osterhase. Man sieht aber auch immer wieder, welche Eltern sich da kennen. Also es bilden sich hier richtige Grüppchen, sind hier so fast wie Clans, die sich hier so in größeren Pulks zusammenstellen und unterhalten. Das ist ja auch mal nett, ne? Dass sich Eltern wieder unterhalten können. Ja. Gerade jetzt hier draußen, niemand trägt eine Maske, warum auch. Der Einzige, der maskiert ist, ist der Osterhase. Obwohl, der ist ja nicht maskiert, der sieht ja immer so aus, ne? Wir wissen das. War auch ein erstaunlich großer Hase. Naja, nur, ich meine, der muss halt 1500 Eier in einem Korb. Ja, ich bitte dich, also da ist ja schon was richtig los, ne? Das ist Gewicht. Ja. Das ist auch für mich ein neuer Anblick. Hasen kenne ich sonst nur in klein. Ja, oder in Schokolade. Oder das. Genau. Vielleicht war er auch aus Schokolade. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Du hättest ja mal dran lecken können. Das weiß ich nicht, ob ihm das so gefallen hätte. Vor allem nicht vor den Kindern. Nee. Die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Die standen ja alle hinter mir. Ne? Ich drehe mich um und ich denke, oh Gott, das sind das viele. Die wollen alle zum Osterhasen. Genau, Invasion von Kindern hier im Park für den Osterhasen. Independence Day. Ich meine, wir waren wahrscheinlich die letzte Bastion und dann wurde er überrannt. Nächstes Mal nehmen wir einen Stock und einen Fake-Bart und dann kommen die ganz sicher nicht vorbei. Du hättest dich ja als Weihnachtsmann verkleiden können. Das wäre es gewesen. Wäre das eine Option für nächstes Jahr? Das weiß ich nicht. Das wäre natürlich auch, die Kinder wären sehr verwirrt, glaube ich. Dann müsstest du unter Umständen die Reportage machen, weil Weihnachtsmann würde zu mir besser passen. Stimmt. Dicker alter Mann mit Bart, fast gebrechlich. Also Ostern war natürlich der Oberknaller. Das waren, ja, es war sehr viel leckeres Essen und ich habe da extrem zugelegt. Wobei, wenn ich jetzt hier in den Park schaue, bin ich da nicht der Einzige. Da bin ich ja in manchen Punkten noch ein Leichtgewicht dagegen. Aber die Mehrzahl, die ist doch deutlich schlanker als ich. Gehen wir wieder, wa? Ja. Boah, ist echt windig, ne? Echt windig. Ich weiß nicht, was da draus wird. Da ist einer dieser Möchtegern-Vertreter mit seinen Hasenohren. Dann gehen wir da auch noch mal hin. Ein Faker. Hast du ein paar Fotos gemacht? Ach so. Oh. Müssen wir noch mal gucken, ob du irgendwie den... Vorsicht, Hundescheiß, das ist ja ekelhaft hier. Ja, du musst auf jeden Fall noch sehen, dass wir vielleicht von dem Osterhasen noch irgendwie ein Bild kriegen. Dass wir den und so, ja, andere Kinder oder... Leute, die dabei sind, die können wir verpixeln. Das ist nicht das Problem. Dann müssen wir halt mal schauen. Pass auf, dann lass uns jetzt noch mal eben kurz da runtergehen. Ein Foto gucken. Nee, dann kannst du vielleicht von diesen Steinen, die da liegen, mal eben ein Bild machen. Ja. Fragst aber vorher, ob du die mal fotografieren darfst. Für im Blog. Und dann haben wir das. Und falls der Osterhase hier noch irgendwo rumeiert, ist er da hinten? Keine Ahnung. Knipst du den auch noch mal. Eins heult immer. Heute erstaunlich wenig Heulen gehabt. Ja, die sind halt alle glücklich, ne? Ja. Die Kinder. Das ist super. Was machen die denn da oben im Klettergerüst? Ah, Erwachsene, die sitzen da oben und essen Eier. Nein, war ein Scherz. Jetzt stehen die alle vor den Steinen da. Das ist, musst du sie mal wegscheuchen, oder? Du kannst das so von oben über die rüber machen. Die richtige Länge hast du ja. Dann gehen wir gleich da vorne den kurzen Weg hoch und dann hat sich das erledigt. Ja, guck mal, ja. Soll ich die ein bisschen näher zusammenrücken oder geht die? Am besten von der Seite hat man die ganze Palette drauf. Hab ich auch schon. Ich würde gerne die Kinder aufhören. Vielen Dank. Gerne. Zweite Frage, dürfen wir die auch ins Blog stellen? Ja. Gut. Aber bitte namentlich hier erwähnen mit den Glückssteinen, ne? Auf jeden Fall. Wir haben schon ein Interview mit dem Osterhasen gehabt. Ah, und dann passt das ja dazu. Lange, ja. Ja, genau, das ist wegen dem Podcast und dann kommt das da. Danke. Gerne. Dann sieh zu, dass du den Osterhasen noch kriegst. Hier, dann frag doch mal die Osterhasen, ob er für deinen Bruder auch noch ne, weil den brauchen wir von hier, von der Seite noch. Lass dir den vielleicht noch schnell, bevor da zu viele Leute im Weg sind, dass wir die nicht zu sehr... Ich habe 3 Fotos, aber die Leute können es ja notfalls. Das passt schon. Dann? Kaum zu Hause ging's dann nochmal los. Ich wollte Anno vom Tisch haben, sprich den deaktivierten Cache mit einem neuen Finaldösken bestückt reaktivieren. Deshalb eilten wir auf den Brungast, um das Dösken zu verstecken. Viel hatten wir uns auf dem Weg dorthin allerdings nicht zu sagen. Ja, da könnte man irgendwo hin tun, ne? Ja, oder da. Lass aber einen genauen Blick nach unten auf den Weg. Hier wärst du von da ein bisschen geschützt. Ja, die Rinne ist natürlich doof. Was denn hier mit dem dicken Baum? Ich meine, der ist ja hohl. Wenn man dahinter, das ist ja jetzt hier nicht weit, ein paar Meter. Nö, also hier in der Ecke, hier liegen ja überall schon mal so Steine. Wenn man das da in die Ecke legt, ein paar Steine hin, warum nicht, oder? Da holen wir uns jetzt hier mal so ein paar, schmeiße ich die mal da von oben dahin. Nee. Wir haben Anno 2052 neu versteckt mit einem herrlichen Weitblick an einem Baumstumpf innen hohl. Gibt halt Möglichkeiten. Nicht allzu weit vom ursprünglichen Final weg. Und im Moment messen wir die Koordinaten ein. Ich habe auch extra ein richtiges GPS mitgenommen, also ein GPS-Receiver, aus Gründen, in der Hoffnung, dass das jetzt einen gibt. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, der bleibt. Wäre schade, wenn nicht. Ja, und ich denke, von der DT-Wertung kann man jetzt hier eine 2, also vom Terrain eine 2,5, oder? Mehr muss es nun wirklich nicht sein. Ich könnte natürlich auch mal gucken, was das Handy-GPS sagt. Stellen wir das auch mal ein. Und dann nehmen wir die schöne App Firefox, immer wieder gut, Standort GPS, und dann schauen wir mal, wo wir sind. Willst du wieder da und dann da? Ich gehe die gleiche Strecke zurück, die wir gekommen sind. Ganz die gleiche oder können wir da links runter abbiegen, wo wir gestern auch her sind? Wenn du abbiegen willst, dann biegen wir ab. Also runter ist mir der Berg egal, aber hoch wollte ich da heute nicht her. Ich würde gerne runter. Screenshot, sagt das andere Gerät hier. Genauigkeit des Beispiels braucht noch einen Moment. Aber der Fernblick ist hier geil, ne? Solange das jetzt nicht zuwächst, ist das schön. Wenn sie es da vorne jetzt nicht gleich noch mit dem Zaun zumachen, aber das glaube ich nicht. Irgendwo müssen sie hier ja her. So, 100% speichern sie bitte jetzt. Und dann, Wegpunkt wurde aktualisiert. So, nochmal mitteln. Und dann können wir den Cache wieder aktivieren, weil dann ist ja wieder alles schick. Das sind, ich denke mal, eine Verlegung von 20 Metern, das werden die Reviewer wohl tolerieren und dann tun wir das so. Weil an der anderen Stelle war tatsächlich Absturzgefahr. Und Geocachen soll ja Spaß machen. Da will man ja nicht verunfallen, nicht wahr? So sieht das aus. Zu Hause habe ich dann die Koordinaten und das Listing angepasst und jetzt kann der Cache wieder gesucht werden. Apropos Suche. Nicht wenige Menschen suchen erfahrungsgemäß Zuflucht in der Religion und die lokalen Institutionen geben diesbezügliche Terminblättchen heraus. Das der evangelischen Kirche in Lindlar nennt sich Gemeindebrief und heißt Posaune. Weshalb just dieser Titel gewählt wurde, ich könnte nur mutmaßen. Vielleicht, weil wir einen Posaunenchor haben. Vielleicht auch, weil über dieses Medium Dinge hinaus posaunt werden. Völlig egal. Was nicht egal ist, ist der Turnus, in dem dieser Gemeindebrief erscheint. Mittlerweile nur noch einmal jährlich. Fragt mich also nicht nach der Aktualität der Inhalte. Wie auch immer, fand ich bei der Lektüre Folgendes. Zitat: Schnitzeljagd im Freizeitpark für Groß und Klein am zum Vatertag. Oder auch Christi Himmelfahrt. 18. Mai 2023, Start 10 Uhr mit Gottesdienst. Was soll ich davon halten? Schnitzeljagd im Freizeitpark für Groß und Klein am zum Vatertag. Was ist zum Vatertag? Für Groß und Klein zum Vatertag oder auch Christi Himmelfahrt? Oder für Groß und Klein an Christi Himmelfahrt zum Vatertag? Ich weiß es nicht. Also dieses Deutsch ist mir ein wenig, ich habe keine Ahnung. Und zwischen Schnitzeljagd im Freizeitpark für Groß und Klein am ist ein Mustasch, ein Zwirbel-Oberlippenbart eingemalt und dann in der gleichen Farbe zum Vatertag oder auch Christi Himmelfahrt. Ernsthaft, ich verstehe nicht, wer sich dabei was gedacht hat, aber naja, vielleicht bin ich auch zu wenig bei derartigen Veranstaltungen. Ich werde da wohl nicht hingehen. ja, nicht wegen des Gottesdienstes, sondern wegen des Deutsches. Ja, genauso vorne dran stand ja Outdoor-Himmelfahrt. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, Leute, Outdoor-Himmelfahrt, ja, wo macht man denn sonst die Himmelfahrt drin? Ich meine, Jesus hat ja auch den Stein weggerollt, das war draußen, in so einer Höhle. Da hat er diesen Stein weggerollt und hat dann den Abflug gemacht, also gen Himmel. Das war aus der Höhle raus, am Stein vorbei, die Wächter haben nichts geschnallt und zack, fort war er. Aber nix Indoor. Natürlich Outdoor. Wer zweifelt denn da dran? Ich verstehe das alles nicht. Nun denn, Gemeindebrief März bis Dezember 2023. Da bin ich gespannt, ob wir dann im Januar, also Ende Dezember, Anfang Januar, einen neuen Gemeindebrief kriegen und wie lange der dann gilt. Tja, wir werden es erleben, ich werde euch berichten und dann sehen wir mal. Soweit zu Ostern 2023, jetzt kommen die Brückentage. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 137 vom 13.04.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.